Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uncast. Diesmal die Folge 253 Einlasskontrolle. Tja, gleich beim Thema natürlich, ja, wird wieder diese Überschrift, ja, behandelt, denn es geht um Passwörter. Und ich fange einfach gleich mal an. Ihr wisst ja sowieso immer, was kommt. Ja, Themen, News, Community und die App der Woche, klar. Deswegen kann ich auch gleich mal zum Thema kommen. Gmail bereitet sich auf einen passwortlosen Zugriff vor. Ganz genau, so sieht das aus. TechCrunch berichtet hier über eine Auffälligkeit bei Gmail und zwar, dass man jetzt erstmal nur noch seine E-Mail-Adresse eingeben muss beim Einloggen. Beim zweiten Bildschirm wird er nach dem Passwort gefragt. Einige Nutzer waren da sehr verdutzt und auf Anfrage von TechCrunch hat dann eben Google gesagt, warum das so ist. Man bereitet das Einloggen mit verschiedenen Systemen vor, zum Beispiel dann eben das Einloggen mit, also ohne Passwort, oder das soll es eben sein, das Einloggen ohne Passwort, und dafür wird natürlich eine andere Einlogmaske erforderlich, klar, und das soll diese dann eben jetzt schon darstellen. Unglaublich. Aber Google hat es ja schon angekündigt, hat schon einiges gemacht. Man kann sich ja schon seit geraumer Zeit mit einem Key anmelden, mit einem Hardware-Key, mit einem Dongle. Zum Beispiel der YubiKey Neo ist wer da zum Beispiel ein möglicher Kandidat. Und das wird dann eben am Computer eingesteckt, dieser Dongle, und da kann sich dann eben die Webseite damit identifizieren, oder man selbst kann sich identifizieren gegenüber der Webseite. Das soll dann natürlich auch im Mobilbereich kommen, klar. Und im Prinzip ist die Idee recht gut, ja, warum sollte man das eigentlich überhaupt in Betracht ziehen, ohne Passwort sich einzuloggen? Das hört sich erstmal an, das geht ja gar nicht, das ist ja vollkommen wahnsinnig. Nein, ist es nicht. Ganz so schlimm ist es nicht. Und zwar muss man natürlich für das Passwort oder statt des Passwortes dann eben andere Authentifizierungsmöglichkeiten haben. Und eines davon ist zum Beispiel das Smartphone. Ja, damit könnte man beispielsweise eine Verbindung herstellen und quasi verifizieren über das Smartphone, dass man eben hier sich damit einloggen kann. Oder auch eine Uhr ist möglicherweise da ein System sich einzuloggen. Da gibt es übrigens auch eine Firma, die ein solches Einloggen mit der Peppel ermöglicht. Ja? Wenn also der Benutzer die Uhr trägt und verbunden ist, kann man sich dann eben hier mit einloggen. Ja? Wie gesagt, dann weitere Sachen sind eben diese Keys, die es, wo es schon die Möglichkeit dazu gibt, mit diesen einzuloggen. Und theoretisch gäbe es noch mehr Möglichkeiten, gerade im Bereich für Smartphones, zum Beispiel mit NFC-Tag sich einzuloggen und Ähnliches. Also die Möglichkeiten sind da sehr, sehr weit gefächert. Das ist nicht nur gut, sondern das ist auch gleich das ganze Problem an sich. Ja, hier mit diesem Einlog-System. Denn grundsätzlich ist es natürlich so, dass diese Methode sich ja erstmal verbreiten muss. Ja? Zum Beispiel gerade mit den NFC-Tags, da muss man halt auch einen NFC-Tag haben. Wenn man jetzt aber nur für eine einzige Webseite sich einen NFC-Tag zulegen will und ein NFC-fähiges Handy oder das Tablet, dann sieht die Sache ja schon ziemlich übel aus. Ne? Oder mit diesem Key, das ist auch eine gute Sache eigentlich. Ja, jeder sollte so einen Key haben, aber warum? Für sich jetzt bei Google einzuloggen und sonst nichts. Genau das ist nämlich das Problem. Jeder macht halt sein eigenes Süppchen mal wieder, es kocht sein eigenes Süppchen. Letztendlich führt es dann auch wieder zu einem, naja, sagen wir mal, so ein General-Login, wie es ja auch Facebook, Twitter und auch Google ja schon in der Vergangenheit gemacht haben und bis heute noch machen, dass man zum Beispiel sich mit dem Google-Account oder mit dem Facebook-Account auf verschiedenen Webseiten sich authentifizieren kann, anmelden kann und damit dann eben sich einloggen. Ja, das hat natürlich den Vorteil, man braucht sich nur noch ein Passwort zu merken, das bei Facebook, und dann kann man sich einloggen. Das Problem ist, wenn das Facebook-Passwort eben dann bekannt wird, ja, oder gehackt wird, dann ist natürlich Schicht im Schacht, weil dann sind dann natürlich alle Seiten gefährdet, die mit diesem Facebook-Account verknüpft sind. Ja. Und damit ist natürlich auch wieder ein Stück Sicherheit dann weg. Ja. Und um das eben auch zu umgehen, wäre es natürlich besser, wenn man eine Möglichkeit hat, sich einzuloggen ohne Passwort. Denn wenn man zum Beispiel kein Passwort mehr hat, das bekannt werden kann, tja, dann kann auch niemand aus Übersee oder sonst irgendwoher das Passwort eingeben und sich damit unberechtigterweise einloggen. Dann ist eben eine, sage ich mal, lokale Authentifizierung notwendig, mehr oder minder lokal wohlgemerkt, ja, da komme ich gleich noch dazu, um dann eben sich einzuloggen, wenn man zum Beispiel sich mit dem Key einloggt, und dann kann man eben nur diesen Key benutzen. Ja. Diese Codes dann zu hacken, das wird schwierig, weil man kann natürlich mit diesen Methoden unglaublich komplizierte Passwörter machen. Unglaublich komplizierte, könnten Kilobyte große Passwörter könnten da genutzt werden, ja, und die wären kaum zu knacken, jedenfalls nicht mit Brute Force Attacks oder sonst irgendwie, das würde zu lange dauern, und es sind auch dann eben keine normalen Passwörter, wie ja immer wieder Fehler gemacht wird, ja, wer zum Beispiel einen Geocaching-Account hat und seinem Geocaching-Account das Passwort Geocaching verabreicht, na, der ist ja natürlich von allen guten Geistern verlassen, aber glaubt mir, das ist nicht so selten, wie man vielleicht denkt, ja. Ich habe jetzt keiner auf die Idee gebracht, aber das ist also schon ein gewaltiges Thema. Warum mir übrigens Geocaching einfällt, ja, könnt ihr mal in der Rios Wochensicht übrigens mal nachhören, warum. Das ist Giga-Event, sag ich mal, cool. Ja, aber auf jeden Fall, um zurück zum Thema zu kommen. Also die Vorteile scheinen da sehr groß zu sein. Aber wo sind denn die Nachteile? Ja, die gibt's nämlich auch. Auch wenn das gerne die Leute, die das propagieren, das Passwortlose einloggen, ja, gerne versuchen, unter den Tisch zu kehren. Nämlich, es gibt mehrere Probleme. Einmal natürlich das, was ich eben schon angesprochen habe, die Vielfalt der Möglichkeiten, sich einzuloggen. Am Schluss hängen wir rum, haben hier ein YubiKey, die Smartwatch, die sich irgendwo einloggen kann, das Handy, das ich einloggen kann, dann noch ein NFC-Tag, mit dem ich mich ins Handy einloggen kann. Und dann haben wir hier jede Menge Tools rumliegen, ja, und das ist auch dann nicht mehr so optimal. Zweites Problem ist natürlich dann das Durchsetzen von dem Ganzen. Zweites Problem ist natürlich das Durchsetzen von dem Ganzen, ja. Was wird dann genutzt werden? Der YubiKey, ich sag jetzt immer YubiKey, es gibt, das ist ein anderer Standard, ja, und das gibt's auch noch von anderen Anbietern, aber eben dieser Standard, ja. Die Tatsache, dass ich mir jetzt nicht auswendig diesen Namen eingeprägt habe, ist schon bezeichnend eigentlich dafür, ja. dann das Smartphone, ja, da wird es auch vielleicht wieder Einschränkungen geben. Nicht jedes Smartphone hat zum Beispiel NFC, also muss man da wieder andere Möglichkeiten suchen. Eigentlich wäre, und das ist eine Sache, die finde ich immer noch sehr, sehr gut, über QR-Codes beispielsweise, ja, wobei die natürlich auch extreme Nachteile haben können, wie auch diese. Ja, beim QR-Code kann man sich das so bildlich vorstellen. Ja, Moment mal, da kann ja jeder, der den QR-Code fotografiert, kann sich dann irgendwie einloggen, weil er kann das Land vielleicht reproduzieren. Also gar nicht so gut. Ja. Aber das Problem ist auch, dass es sowas unter Umständen auch machbar ist mit anderen Keys. Ja. Und eine Sache ist besonders schlecht. Ja, selbst, alle würden sich jetzt auf einen Standard einigen. Und das muss natürlich der Standard sein, der von den meisten Herstellern auch unterstützt werden kann. Das könnte zum Beispiel, das zeigt auch die Beliebtheit bei den Überlegungen, zum Beispiel sogenannte, da gibt es so einen speziellen Begriff dafür, für diese Trusted Devices, genau. Das funktioniert dann also über Bluetooth, ja, zum Beispiel, und damit. Das heißt dann also, hier hat man also ein Gerät, das ist vertrauenswürdig. Das kann zum Beispiel die Pebble sein, ja, oder eine andere Smartwatch, ja, alles Mögliche. Und sobald diese Smartwatch mit dem Handy verbunden ist, also in dem Bereich ist vom Handy, braucht man das Handy nicht mehr zu anlocken, sondern man kann es einfach anschalten und es ist sofort die Oberfläche da. Schaltet man die Pebble aus oder man ist eben weg von dem Gerät, sprich zum Beispiel man verliert es, die Pebble ist ja außer Reichweite dann schnell und dann kann derjenige, dann wird eben die Sperre aktiviert und man kann sich nicht mehr einloggen in das Gerät, man kann das nicht mehr entsperren. So, das ist faszinierend, das ist gut und es gibt's dann eben auch mit anderen eben diesen Tokens beispielsweise für kürzere Entfernungen. Ja. Und damit ist es dann möglich. Umgekehrt genauso, also hier zum Beispiel am stationären Computer oder am Laptop, kann man beispielsweise das Handy wiederum dazu nehmen, um sich zu authentifizieren. Ja, das heißt, sobald das Handy in Bluetooth-Reichweite ist vom Computer, ja, muss man sich nicht mehr anmelden am Computer. Und genauso könnte man das dann auch machen mit Webseiten beispielsweise. Die Website, zum Beispiel Google, ja, fragt dann ab, ist das Handy per Bluetooth in der Nähe? Ja, ist da? Okay, Login. Also man ist einfach nur noch da mit seinem Handy und es funktioniert. Ist das Handy ausgeschaltet oder nicht in der Nähe, kann man sich auch nicht einloggen. Ja. So sieht's aus. Und damit ist natürlich das auf der einen Seite schon interessant, weil es ist Komfort und gleichzeitig auch eine gewisse Sicherheit. Ja. Aber, und jetzt kommt der Riesennachteil, ja, das wissen eigentlich alle, aber es wird nicht groß an die große Glocke kommen. Ich weiß gar nicht, warum, wieso. Wenn ich mit der Pebble Bluetooth verbunden bin, das heißt ein 10 Meter Abstand, ja, kann dann jemand an mein Tablet gehen beispielsweise. So, das kann durchaus sein Familienmitglieder, ja, Freunde, Bekannte, bei dem man sich aufhält, ja, ich gehe mal kurz aufs Klo, so zack, ja, und derweil kann man ist das Handy ungesperrt offen. Ja. Natürlich kann man sagen, ja, gut, den Leuten vertraut man ja, aber ja, wirklich? Ja, also wenn ich mein Handy hier liegen habe, auch wenn jemand jetzt nicht besonders bekannt ist und ich tue mich mal kurz entfernen, dann gehe ich nicht davon aus, dass der das Handy klaut. Ja. Wenn ich mit dem zumindest mal so kommuniziert habe schon, ja, wunderbar. Aber ich vertraue dem jetzt nicht, dass er zum Beispiel nicht hingeht und das Handy anschaltet. Ja. Und da mal guckt, wenn wir mich so Mails kriegen und so. Ja. Und auch von anderer Seite her ist es interessant. Und zwar, wenn man zum Beispiel an eine Kontrolle kommt, so hat man ja gewisse Rechte, die gern mal von den einzelnen Gesetzeshütern überschritten werden, weil die Leute das einfach nicht wissen, dass zum Beispiel nicht einfach ein Polizist aufs Handy zugreifen darf. Das darf so nicht gemacht werden, so einfach. Ja? Müssen handfeste Gründe vorliegen für sowas. Und da habe ich auch schon gehört, dass bei Kontrollen einfach mal das Handy verlangt wurde, um da reinzugucken. Ja, da würde ich dann eben sagen, nein, mache ich nicht. Und wenn es dann hier dem Handy hier mit Gewalt oder mit also sich da physisch bemächtigt wird, indem man das einfach nimmt, Dann gibt's ein Problem. Beim Passwort ist es klar, ich sage das Passwort nicht und damit ist es fertig. Und wenn das Gerät noch verschlüsselt ist, umso besser. Ja. Aber hier mit diesen Trusted Devices sieht's dann anders aus. Ich habe das Trusted Device noch in der Nähe. Der schaltet das Teil an, ist drin und fertig. So, ja. Das ist das eine. Zweitens ist die rechtliche Lage. Ich kann zwar nicht genau sagen, wie es in Deutschland ist oder in Europa generell, aber in den USA ist zum Beispiel klar, ein Hardware-Schutz, also wenn ein zweites Gerät wie das Token oder ähnliches gebraucht wird oder eine Smartwatch, ist nicht geschützt. Das heißt, ich kann zwar verweigern, das Passwort herauszugeben, ich darf aber nicht verweigern, das Token oder die Smartwatch oder ähnliches herauszugeben, damit man sich in dieses Gerät einloggen kann. Und das ist nämlich ein großer rechtliches Problem. Das ist nicht nur so eine Vermutung, sondern das ist bereits schon bestätigt worden, ja, dieses Vorgehen. Der Passwortschutz gilt, man muss das Passwort nicht verraten, aber Zugang zu den Token muss gewährleistet sein. So, das heißt, Passwort in den USA rechtlich sicher, Token rechtlich unsicher. Wie gesagt, wie das in den EU-Staaten ist, weiß ich nicht. Da gibt es noch keine Urteile darüber. Wahrscheinlich hat sich auch noch niemand Gedanken drüber gemacht. Das wird dann noch kommen, wenn es soweit ist. Ja. Und damit ist aber wieder genau das Problem, diese Unsicherheit. Und ich finde, dass momentan ein Hardware-Schutz oder eben diese Smart Devices wesentlich unsicherer ist, weil man muss aufpassen, ist das Gerät im Bereich? Wenn ja, kann sich jeder damit authentifizieren. Ist das gesichert? Ja, dieses Trusted Device, ja, das kann ja schließlich auch geklaut werden, ja, und verloren werden und so weiter und so weiter. Also, Pro und Contra, meiner Meinung nach wird es noch eine heiße Diskussion oder sollte eigentlich eine heiße Diskussion darüber noch entfachen, bevor man das einfach so macht. Ich bin nicht überzeugt mit diesen Bluetooth-Teilen. Bei NFC ist schon wieder eine andere Geschichte, weil da die Entfernung bei weitem nicht so problematisch ist. Da muss der NFC-Tag auf jeden Fall schon mal ans Gerät gehalten werden. Selbst mit Hightech-Ausrüstung kann man da nur wenige Meter überbrücken. Ja, und das ist wirklich Hightech-Ausrüstung, die man dazu braucht. Während hier so ein Bluetooth-Device, ja, 10 Meter Standard hat. Und das ist schon bei vielen die Hälfte der Wohnung, ja, in dem man sich dann aufhält und in der Zeit dann jemand aufs Handy zugreifen kann. Also nicht so perfekt, nicht so geeignet. Ja. Gut. Wie gesagt, ich hoffe da auf eine starke Diskussion bei den Verantwortlichen, auch bei Google, dass man hier keinen Fehler macht oder nach neuen Lösungen sucht, die das eben verhindern, dass diese unsichere, sichere Authentifizierung kommt, ja. Weil eigentlich ist sie ja sicherer als das Passwort, aber auf der anderen Seite eben auch unsicherer. Paradox. Gut, ich komme jetzt mal dann zu den News. Und zwar war da besonders interessant, dass Amazon Fire TV könnte bald zur Schaltzentrale fürs Zuhause werden. Genau. Denn da ist eine App am Start, die soll das Amazon Fire TV zu der Smart Home Zentrale machen, wo man dann also verschiedene Sachen steuern kann, wie zum Beispiel Licht, Alarmanlagen, und. Also es ist die ganze Palette, ja. Das wäre ja richtig schön, vor allem für die Leute, die jetzt eben ein Fire TV schon haben. Das heißt, das sind oftmals normale, sag ich mal, Kunden, ja, nicht unbedingt die technikversierten Leute, die sich das ausschließlich kaufen. Natürlich sind auch viele Technikfans dabei, wie ich zum Beispiel, die das Fire TV gut finden und auch eins haben. Aber das ist auch ein Gerät, das eben für Otto Normalverbraucher nützlich ist und zu benutzen ist. Schon alleine, weil es eben von Amazon angeboten wird, einfach so. Und bei dem man dann eben das und das und das tun kann. Und jetzt ist eben da noch eine Funktion hinzugekommen und das könnte der Einstieg für viele Leute sein, für denen das andere, sagen wir mal, so suspekt ist, ja, mit diesem Smart Home, mit dieser Smart Home Vernetzung, ja. Also so eine Stadt mit dem Handy, das Ganze zu machen, also die Schaltzentrale Fernsehen, ja, das ist für viele dann tatsächlich immer noch so ein Punkt, wo sie sagen, ah ja, das ist okay, ja. Und das sind psychologische Gründe auch bei vielen, klar. Aber da könnte man hier einiges daraus machen. Das fände ich eine große Aufwertung für das Fire TV von Amazon. Und da bin ich gespannt, was daraus wird. All Join IP Bridges werden da sicherlich auch mit eingeflochten werden können. Zum Beispiel auf TP-Link-Geräten. Da wurde was vorgestellt. Und wenn das dann mit dieser App vielleicht sogar von Amazon direkt angeboten wird, ja, standardmäßig installiert, dann sieht das richtig aus. Die App übrigens heißt Higgins App, H-I-G-G-N-S App, und da kann man dann ein All-Join-Gerät anschließen und dann eben damit steuern. Auf jeden Fall halte ich da euch auf dem Laufenden noch darüber. Smart Home wird ja sowieso interessant. Hoffentlich funktioniert auch bald mal etwas zufriedenstellend. Bisher gibt's so viele Lösungen, die keine Lösungen sind. So viele verschiedene Anbieter, wieder nichts ist zu nichts kompatibel. Und da haben wir auch wieder genau das Problem, was ich auch befürchte mit diesen passwortlosen Logins. Ein totales Chaos, weil einfach die Firmen sich nicht einigen können. Jeder will seinen eigenen Mist bauen und am Schluss funktioniert gar nichts. Und das ist dann eben genau das Problem. Ich kann immer noch nicht mal mein Samsung Smart TV mit einem regulären Android-Gerät steuern. Geht nicht, weil Samsung eben denkt, man muss explizit eines von den Samsung-Geräten haben, die sie denken, dass es passt zu dem Smart TV. So sieht es aus. Und das kann es nicht sein. So sieht die Zukunft nicht aus. So kann die Zukunft nicht aussehen. Ja, weil wir gerade von Samsung sprechen, ein neues Samsung Edge taucht auf. Und zwar nicht das Samsung Galaxy S6 Edge, sondern der Nachfolger zu dem Galaxy Note Edge. Und das soll jetzt hier an die Oberfläche kommen, wie es so schön heißt, ja. Das Gerät wird mit einem Codename SenZero, ist es übrigens, ja, 5.1.1 Lollipop, Samsung Browser Version 3.2 und kommt mit einem 5,5 Zoll Display, scheint nicht ganz sicher zu sein, und benutzt einen Qualcomm Snapdragon 808 Chipsatz. Das Gerät wird preislich sicherlich unter dem S6 Edge liegen, aber wie viel, das ist die Frage. Ich denke, dass es besonders wichtig wäre, wenn Samsung mit diesem Edge-Modell zumindest mal ein mittelpreisiges Gerät im Sortiment hat. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Aber Preise müssen wir noch abwarten, da ist noch nichts bekannt. Auf jeden Fall lässt Samsung offenbar diese Note Edge Reihe nicht einfach auslaufen, sondern bringt eben ein neues. Und damit scheint es festzustehen, dass diese Edge Technologie doch beliebter ist, als man vorher gedacht hatte. Das wurde ja sehr stark belächelt bei dem Note Edge am Anfang. Seit dem Galaxy S6 Edge lächelt niemand mehr, weil die Verkaufszahlen offenbar sehr gut sind von dem Teil. Und das scheint jetzt auch Samsungs Erneuerung der Note Edge-Reihe dann doch hier zu belegen, dass das so ist. Bei Huawei tut sich auch was. Huawei hat zumindest gerüchteweise das Smartphone Mate 8, Huawei Mate 8. Ich glaube, es heißt sogar richtig Ascend Mate 8, wenn ich das richtig weiß. Egal. Auf jeden Fall Das wird wohl nächsten Monat auf den Markt kommen, ja, und wird eben das Mate 7 ersetzen. Es wird ein 5,8 Zoll, Entschuldigung, 5,7 Zoll OLED-Display haben von Samsung mit einer 2K-Resolution, was gar nicht so schlecht ist. Ein Snapdragon 810-Prozessor. Und hier wäre dann wirklich sehr, sehr interessant. Ja. Nein, Entschuldigung. Ach, jetzt habe ich das vertauscht. Entschuldigung, ja, ich nehme das alles zurück jetzt eben. Ja. Ich nehme das alles zurück. Das Mate 8 soll ein Kirin 930 Prozessor drin haben mit 64 Spitzeport. So, das ist eine Eigenentwicklung von Huawei. Und jetzt wird eben spekuliert, dass eben hier das neue Nexus sein könnte, um mal jetzt zum Punkt zu kommen. Ja. Also es wird ein neues, das Huawei Mate 8 soll wird vorgestellt, aber es soll auch dann als neues Nexus-Gerät vermarktet werden. Interessant wäre das natürlich, ja. Denn auf Basis von diesem Mate 8 soll dann eben ein Nexus-Gerät erscheinen, das dann eben mit 5,7 Zoll kommt und diesem Snapdragon 810-Prozessor, ja, und das dann eben als Nexus vermarktet. Das ist ein Gerücht. Also, Vorsicht, das ist ein Gerücht. Ja. Und eins, das mit Vorsicht zu genießen ist. Aber so ganz abwegig wäre es nicht. Die International Business Times schreibt das da ziemlich überzeugt. Und ich denke mal, es war ja schon beim letzten Nexus, war Huawei in der Diskussion offiziell, wie sich herausgestellt hatte. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass das nächste Gerät von Huawei kommt. Ich warte persönlich darauf, denn Huawei ist momentan wirklich sehr, sehr stark, was die Leistung anbetrifft. Und dann könnte man auch vielleicht mal wieder, zumindest mal von der Idee her, auf einen Preisrahmen kommen, der vielleicht wieder die Nexus-Reihe attraktiv macht. Aber das ist der Hauptgrund, warum eben momentan die Nexus-Reihe nicht an den Erfolg anknüpfen kann vom alten Gerät, denn der Preis, ja, ist natürlich irre hoch im Vergleich dazu. Und alle haben eben einen super Preis erwartet, einen Preis, dass einem die Schuhe wegfliegen, ja, und dann kommt ein Gerät zu einem guten Preis. Das haben die meisten nicht erwartet. Da waren die meisten schockiert und entsetzt. Und das ist auch an mir nicht spurlos vorübergegangen. Ja, da bei diesem Nexus habe ich gepasst, weil es einfach vom Preis her indiskutabel ist. Ja, zumindest für Nexus, weil eben die Erwartungshaltung von Nexus super, super billig und Top-Leistung ist. Ja, sorry, nicht weniger erwarte ich vom Google-Flaggschiff. Ja, und das ist eben das Problem. Kein Gerücht, aber vorgestellt ein Huawei-Gerät, das MediaPad M2. Und das ist auch zum Telefonieren wieder geeignet. Und hat ein 8-Zoll-Display, Full HD mit 64-Bit Kirin 930 Chipset. Auch das, wie gesagt, die Eigenentwicklung von Huawei mit einem 2 GHz Octa-Core ist dieser ausgestattet. 2 GB RAM. Und 16 GB Speicher erweiterbar und eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite ist natürlich jetzt von der Kamera her klar, ne? Aber ist immer so ein Problem bei dieser Art von Gerät. Muss man wohl damit zufrieden sein, irgendwo. 349 ist natürlich ein Hammerpreis. 349 € soll das Ganze kosten, und damit ab Juni verfügbar. Und damit ist das natürlich wieder ein Anwärter für meinen Smartphone-Besitz, ja. Ganz klar, wenn da sich nicht noch was tut, großartig, könnte das bald hier in meinem Besitz sein. Denn von der Größe her sagt mir das genau zu. Jetzt ist es 8,9 Zoll. Also es ist 0,9 Zoll weniger, das wird mir schon zu schaffen machen, denke ich. Aber ich glaube, das ist immer noch okay von der Bildschirmgröße her, ja. Und das wäre dann gar nicht mal so schlecht. Ich würde ja lieber ein 9,8 Zoll Tablet mit Telefonfunktion, also so um die 9,5 bis 10 Zoll haben wollen, ja, aber naja, okay, kann eben nicht alles haben. Gut, nun gut. Dieses hat Huawei vorgestellt, das MediaPad 2 M2 nennt sich das übrigens genau. Ende 2015 will MediaTek einen neuen Prozessor rausbringen, den Deca-Core-Prozessor. Ja, und jetzt werden sie viel ankratzen. Ja, Deca-Core? Ja, hört sich total blöd an, aber es ist natürlich ein 10-Kern-Prozessor. Ja, 10 Prozessorkerne. Helio X20 nennt sich der Prozessor. Und damit ist MediaTek dann natürlich wieder ganz weit vorne dabei, wenn sie den Zeitplan halten können. Im dritten Quartal soll der erscheinen schon. Ich würde dann aber sagen, bis die ersten Geräte rauskommen, wird es sicherlich noch bis Ende des Jahres dauern, wenn sich alle super schnell beeilen. Das ist ganz klar, der Prozessor muss bald kommen, denn sonst wird die Konkurrenz wieder deutlich weiter sein. Ja, nicht jetzt unbedingt wegen der Anzahl der Kerne, sondern wegen der Rechenleistung an sich. Natürlich ist es auch hier so, allein die Anzahl der Kerne ist nicht unbedingt jetzt eine aussagekräftige Sache. Es gibt durchaus zum Beispiel Quad-Core-Geräte, die Octa-Core-Geräte sowas von im Schatten stehen lassen. Das kann man gar nicht sagen, wie schnell das geht. Aber dennoch ist es natürlich von der Leistung her sehr beachtlich, was dann erzielt werden kann, erstmal. Ja, aber wenn das zu lange dauert, dann haben viele andere Firmen zum Beispiel 8-Core, also Octa-Core-Prozessoren, ja, die dann eben so den 10-Kern-Prozessor von MediaTek dann wieder im Regen stehen lassen. Deswegen ist da Eile durchaus angebracht und der wird dann so aufgeteilt sein, dass es also sogenannte Tree-Cluster-CPU ist, ja. Ein Cluster, da besteht aus zwei A72 Kernen mit 2,5 Gigahertz für extreme Leistung, ja. Und zwei Cluster dann mit vier Arm Cortex A53 Kernen und einer wird dabei mit 2 GHz laufen, ja, und einer mit 1,4 GHz. Ja. Und damit ist natürlich schon klar, wohin der Weg da geht. Strom sparen, trotzdem noch Leistung bieten, und zwar hohe Leistung. Und das Ganze dann eben also ausbalancieren auf Geschwindigkeit und Batterieverbrauch, Akkuverbrauch. Das hört sich doch gut an, aber wie gesagt, da muss ich MediaTek jetzt ranhalten, damit sie schnell den Prozessor auf den Markt bringen. Ja, Nestle und Google, die beiden können es nicht lassen. Ja, nach dem KitKat Android, ja, kommt jetzt die nächste Zusammenarbeit und zwar YouTube Break. Ja, passt ja, ne? Ihr kennt vielleicht noch den Spruch, ne? Have a break. Und jetzt kommt eben hier YouTube Break raus. Und zwar auf diesen Moment, ja genau, wieder auf den KitKat-Logos, ja, mit 600.000 limitierte Editionen dieses Einschlagspapier für diese Süßigkeit und dort steht dann eben YouTube Break drauf und zum Feiern von 80 Jahre KitKat und 10 Jahre YouTube. Ja, man kann es natürlich auch in den Haaren herbeiziehen, aber ja, es zeigt, dass auf jeden Fall hier diese Idee mit dem KitKat wohl durchaus erfolgreich war. Ja, und dass man hier jetzt wieder was macht mit YouTube, ist schon interessant. Aber gut, ich meine, 600.000 von diesen KitKats ist eigentlich auch noch von der Menge her überschaubar. Also da werden echte YouTube-Fans sich wohl anstrengen müssen, eins zu bekommen. Ne? Naja. Das Yotaphone 2 bekommt übrigens eine Verschönerung. Ja, wenn das jetzt nicht gleich was sagt, das ist das diese geniale, innovative Sache mit dem Handy. Auf der einen Seite ein normales Display, auf der Rückseite ein E-Book bzw. E-Paper-Display. Ja, das natürlich dann Riesenvorteile bietet. Zunächst mal Stromverbrauch ist extremst niedrig, also fast nicht vorhanden auf der E-Paper-Seite, wo dann zum Beispiel Anzeigen gemacht werden können, die jetzt nicht ständig gewechselt werden müssen, ja, somit und aber immer sichtbar sind, ja, beispielsweise wie es hier auf dem Bild gezeigt wird, Wettereinblendung, ja, die werden alle halbe Stunde aktualisiert, ja, dann braucht man kein Display, das hier was weiß ich 25 Mal in der Sekunde hier jetzt oder noch mehr, normalerweise ist es ja mehr, ja, 60 Mal in der Sekunde das Display neu aufbaut, sondern dann reicht es für uns eben alle nur bei Bedarf aufgebaut wird, alle theoretisch alle halbe Stunde, ja. Und damit dann jede Menge Strom gespart wird. Auch bleibt ja bei dem E-Paper-Display das Bild vorhanden, auch wenn kein Strom mehr hinzugefügt wird, im Gegensatz zu den LCD-Displays. Also ist es natürlich hier optimal. Dafür kann man eben auf einem E-Paper-Display keine Spiele oder sonstige Sachen mit schnellen Bewegungen wie Videos oder so anschauen, weil dafür das Display einfach zu langsam ist. So, dafür hat man die andere Seite. Klasse Sache, 32 GB Speicher eingebaut in dem Teil. Und das Ganze gibt's jetzt eben optisch noch sehr stark verbessert. Und ich finde das Teil sehr, sehr genial. Wie gesagt, eines der innovativsten Geräte momentan auf dem Markt. Das finde ich auch noch, die Idee finde ich sogar viel innovativer als jetzt das mit dem Edge. Ja. Leider ist halt, ist es halt so, dass die Displays, die beiden Displays ja nicht besonders groß sind, eher, und das wirkt dann schon eher wieder antik. Und deswegen kam es auch nie für mich in Frage, absolut nicht. Und offenbar auch für den Massenmarkt dann ja immer weniger interessant, weil es einfach so klein ist. Das mit dem E-Ink ist zum Beispiel eine super Sache, wenn man E-Books auf seinem Handy lesen will. Das ist fantastisch. Aber nicht beim 4,2 oder 4,3 Zoll Display. Da kann man das gleich in die Tonne kloppen. Ja. Sorry. Und deswegen tja, ist halt da ein Problem durchaus gegeben. Ansonsten ganz, ganz toll, wer also auf kleine Displays steht, der kann sich da auf jeden Fall mal informieren. Der Preis allerdings wird hier auch wieder, wie auch schon das Problem ist beim Nexus 6, die meisten nicht sehr begeistern. 599 Euro. Das ist wirklich nicht so der Bringer, nicht so der Renner. Ah, eine neue Funktion in der Gmail-App hat Google spendiert. Wer die neue Gmail-App denn schon hat, schon bekommen hat, ich hab's leider mal wieder nicht, ja. Ist ja klar. Also, hab mich auch gewundert, wenn bei mir mal ein Update angezeigt wird. und da ist auf jeden Fall eine tolle Änderung drin. Wenn man jetzt auf die Kontakte klickt, ja, auf die Avatare der Konversation, dann bekommt man eben die letzte Mails von diesen Leuten und auch die Kontaktinfos und noch mehr Informationen. Das finde ich besonders schön. Und auch Nicht-Gmail-Adressen werden jetzt noch stabiler gehandhabt. Ja, Gmail kann ja schon seit dem letzten Update auch Konten von anderen Anbietern importieren, also nicht nur importieren, sondern richtig nutzen. Ja, Accountdaten angeben und dann wird da zugegriffen per IMAP. Und das, da gab es aber noch ein paar kleine Probleme, ja, und das wurde jetzt auch hier in der neuen Version eben verbessert. Also auch da wieder sehr, sehr schön. Die Google I.O. App ist jetzt auch im Play Store verfügbar. Da kann man sich schon mal informieren, dorthin, wo man eben nicht hinkommt. Ja, jedenfalls die allermeisten. Die Karten waren ja schon wieder extrem schnell oder werden extrem schnell weg. Sind die eigentlich schon weg? Ich glaube, die sind schon alle weg, gell? Das war schon, ja, genau. Das war, glaube ich, schon. Aber immerhin für die App, mit der App kann man dann sehr viele Infos bekommen. Man kann auch hier da reingucken auf diese Events, wenn es dann eben akut wird. Ja. Ein Livestream gibt es da und diese App ermöglicht eben den gesamten Info-Zugang zu diesem, zu der Google I/O. Wie immer sehr zu empfehlen, wer das sich dafür für diese Entwicklerkonferenz interessiert, der wird sicherlich diese App auf jeden Fall installieren müssen. Die neue Play Music Web-Oberfläche, ja, hat zwar jetzt nichts direkt mit Android zu tun, außer dass jetzt natürlich das Design, das optische Aussehen der Dienst jetzt ein bisschen mehr wieder übereinstimmt. Ja, wir hatten vorher eine ziemliche Diskrepanz auf Google Play hier am Handy hat es natürlich alles schön ausgesehen mit der neuen Material Design Oberfläche. Die war noch nicht so ganz angekommen im Internet und jetzt wurde hier ganz stark überarbeitet, diese Oberfläche. Jetzt sieht's doch schon wieder richtig aus, ja. So quasi der Android-Look. Und ich muss sagen, diese neue Designänderung bei Google Play im Web ist richtig schön gelungen. Das macht richtig. Entschuldigung, nicht Google Play, Play Music, ja. Macht richtig was her und ist viel freundlicher, wenn man da jetzt zum Beispiel nach Musiktiteln sucht oder dann eben die Übersichten hat. Sieht ganz toll aus. Und endlich wird mal hier mit dem Optischen hier nicht gespart, sondern es macht da was her. Und ich finde, das ist eine schöne Erweiterung. So hätte es eigentlich schon länger sein müssen. Ja. Razer Forge TV, das werden einige vielleicht gar nicht so toll finden. Ja. Ist bis jetzt ohne Netflix-Unterstützung. Das hat die Firma Razer hier bekannt gegeben, tatsächlich, dass es bisher nicht möglich ist, Netflix zu nutzen. Das allein ist zwar schon bemerkenswert, aber was ich hier in diesem Zusammenhang viel bemerkenswerter finde, ist, dass offenbar das Android TV, die Android TV Software auf diesen Geräten nicht gleichzeitig bedeutet, dass alles, was auf Android TV geht, auch auf jedem Gerät funktioniert. Das ist ziemlich bedenklich, zumindest hier, was dieses DRM-Kram und so Firmen wie eben Netflix beinhalten. Das heißt nämlich, man kann sich überhaupt gar nicht mehr drauf verlassen, wenn da steht, das Gerät ist mit Android TV ausgestattet, dann heißt es überhaupt nichts. Dann heißt es nicht, dass zum Beispiel im Netflix drauf läuft oder sonstiges an. Das heißt nur, es könnte theoretisch drauf laufen, aber die Firmen müssen das offenbar noch erlauben. Das finde ich äußerst übel. Dann ist es nämlich Hardware gebunden und dann gibt es ein Riesenchaos mit der Zeit bei Android TV, wenn hier solche Dienste meinen, na, aber der Hersteller kriegt von uns nicht die Erlaubnis, ja, was ist der? Seine Webseite gefällt uns nicht, ja, oder das sind ja Hacker, ja, und alles Mögliche. Nein, das geht nicht. Das finde ich äußerst bedenklich und blöde. Ich hoffe, dass sich das nicht ausweitet oder dass es hier noch ein Kommunikationsfehler ist, ja, von Razer, weil ansonsten gibt es ein riesiges Chaos mit dem Android TV. Wenn man sich nicht mehr drauf verlassen kann, was Android TV eigentlich ist. Ja. Also das ist vollkommener Wahnsinn. Ja. Android TV von Razer kann kein Netflix. Android TV von Google, das Nexus kann. Ja. Was ist mit Nvidia? Wird das Netflix können oder nicht? Ja. Wird es andere Dienste können oder nicht? Was? Wie? Also totales Chaos wird es. Ja. Gut, dann komme ich mal jetzt zu den Community. Sachen, und zwar geht's da erstmal um CyanogenMod nochmal. Da wurde jetzt noch ein Link hinzugepostet von Matt Spike. Ist der Ruf erst ruiniert? Und zwar geht's darum, dass jetzt auch Cyanogen auch Geld von Foxconn annimmt, also auch hier quasi einen weiteren Unsympathen mit ins Boot holt. Nun ist es jetzt nicht so schlimm, wie sich das vielleicht anhört am Anfang, weil ich meine, viele Geräte werden ja auch von Foxconn produziert, auch Android-Geräte natürlich. Ja. Aber dennoch zeigt es, dass die Idee oder die die Sympathie von Cyanogen Mod jetzt komplett weg ist. Cyanogen ist hier auf der dunklen Seite der Macht angekommen, ja. Wird gesponsert von Microsoft, Foxconn und anderen Unsympathen, ja, tut mir leid, dass ich das so sagen muss, und versucht Google, oder bringt markige Sprüche, die Google direkt angehen, beleidigen und auch noch mit vollkommen Wahnsinn hier gespickt sind, ja. Wenn ich das so an, wenn ich so Ansagen höre, ja, dass sie Google fertig machen werden und so weiter, dann kann das eigentlich nur in die Hose gehen, ja. Und von dem einstigen, wie soll ich sagen, sympathischen Cyanogen Mod bleibt da nichts mehr übrig. Und ja, willkommen auf der dunklen Seite der Macht, würde ich mal sagen. Ja, dann gibt es hier noch was von Nexus, ein neues Nexus wäre vielleicht ja was ganz, ganz Feines, ja. Natürlich, klar. Es gab da hier wegen der vom Podcast, vom Uncast 252, ja, gab es noch Hinweise. Und zwar, jetzt müssen wir gerade mal schauen hier, ja, genau. Und zwar schreibt zuerst mal der Metz Spike, hallo, es verdichten sich immer mehr die Gerüchte, dass ein zusätzlich oder ein neues Nexus Phone gibt. Soll es ein zusätzlich geben, könnte es wohl im Mai vorgestellt werden. Google ist ja immer für eine Überraschung gut. Ein neues wird wohl auf jeden Fall im Herbst geben, wünsche ich mir immer noch ein bezahlbares, kleineres Gerät um 5 Zoll. Mein Wunsch wird wohl unerhört bleiben. Schade, dass Google damals nicht das Droid Turbo als Nexus genommen hat. Warten wir es mal ab. Der Andreas schreibt dann dabei, das würde ich auch begrüßen, Google sollte weniger auf die Entwickler achten, sondern mehr auf die Endkunden. Der Trend geht ja in Richtung 2 Geräte pro Generation. Da muss man nur den Blick Richtung Hust-Obsthändler richten. Ein Nexus 5 für einen Preis um die 400 Euro mit 5,2 Zoll, ein Nexus 6 um die 450 Euro und 5,7 Zoll wäre aus meiner Sicht optimal. Es sollte nur keine 650 Euro mehr kosten, es wäre die neue Generation vielleicht auch wieder konkurrenzfähig. Dann noch ein weiterer Kommentar vom Andreas zum Thema SD-Karte. Und jetzt kommt das andere. Das ist eine SD-Karte, dass eine SD-Karte mal einen Defekt auffassen kann, ist doch normal. Aber auch Flash-Speicher eines kann kaputt gehen. Das ist mir bei meinem Samsung Galaxy Nexus passiert. Ich verwende SD-Karten normalerweise nur für Medieninhalte, sprich MP3 und Videos, für Titanium-Backup und für ROM-ZIP-Dateien. Bilder und Videodateien werden bei mir per Folder-Sync auf die SD-Karte gesynkt, danach auf das NAS. Der Rest bleibt auf dem Flash-Speicher. Habt ihr schon einmal versucht, aus einem defekten Gerät irgendwelche Daten zu sichern? Das Problem hatte ich vor kurzem bei meinem Nexus 4. Also ein Displaybruch gab's da. Da konnte ich einige Dateien nicht mehr retten, weil ich keinen Zugriff mehr auf die Daten in der Root-Partition hatte. Die Daten auf der SD-Karte bleiben im Normalfall erhalten und können einfach im nächsten Device verwendet werden. Ein Kumpel mit einem Galaxy S3 hat einen Wasserschaden. Der interne Flash-Speicher war total vernichtet, aber die SD-Karte konnte einfach rausgenommen, getrocknet und am PC auf einfachste Weise gesichert werden. So blieben 2 Jahre Familienerinnerungen erhalten. Die SD-Karte ist für mich also ein Backup, Backup-Medium und ein zusätzlicher Speicher für Multimedia-Dateien und diese Jobs erledigte bis jetzt jede SD-Karte hervorragend. Ja, also, es ist so, das sagt zunächst mal, 2 Jahre spielte auf einer SD-Karte und die hat man nicht übertragen. Das kann ich überhaupt gar nicht verstehen. Also überhaupt gar nicht. Das ist ein Wahnsinn, Leute. Warum macht man das? Das muss auf die Computerfestplatte und die muss nochmal gesichert werden auf Rohling oder auf eine weitere Festplatte. Ja, das sind wichtige Dateien. Die kann man doch nicht auf einer SD-Karte auf dem Handy lassen. Das geht doch nicht. Meine Güte. Ja, für sowas gibt's übrigens auch Google Auto Backup. Ja. Einfach einschalten, wenn man zu faul ist, für ein Backup zu machen und dann sind die 2 Jahre eben nicht weg, sondern dann hat man sie einfach wieder. Dann lacht man drüber, wenn ein Handy kaputt geht. Mensch, so. Also, das muss mal gesagt werden. Und dann ist es natürlich so, wenn die SD-Karte funktioniert, ist alles wunderbar. Ich selbst habe ja auch viele Geräte, bis jetzt habe ich auch noch ein Gerät mit SD-Karte drin, aber ich muss sagen, mir ist eine SD-Karte vor kurzem abgeraucht und zwar bei etwas, wo ich so gar nicht dran gedacht habe. Die Problematik ist, dass die SD-Karten von super billig und geht schneller kaputt, als man gucken kann. Ja, bis zu super wahnsinnig teuer und hält bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, variiert. Und man sich aber auf Marken nicht unbedingt verlassen kann. Mir ist zum Beispiel eine Transcend kaputt gegangen, die eigentlich recht gute Wertung hat und auch ziemlich schnell war. In meiner Kamera. Und was war das Problem? Ganz einfach, die Kamera wurde bei der Kofferkontrolle mehrfach gerönt. Ja, also insgesamt, glaube ich, dreimal wurde die gerönt, genau. Diese Röntgenstrahlen, die haben die Karte zerschossen. Ja, zum Glück konnte ich die Daten größtenteils retten. Mir ist es nur auffallen, dass eben ständig Probleme aufgetreten sind. Die Kamera hat Bilder aufgenommen, aber die sind nicht abgespeichert. Manchmal gab es auch Fehlermeldungen und so weiter. Dann habe ich natürlich reagiert, habe mir das angeguckt und siehe da, das ist es. Die Karte wurde auch sehr langsam, eben wegen diesen Fehlern, die da vorhanden war durch diese Zerstörung durch die Röntgenstrahlen. Und da waren also ganz einfache Bilderübertragungen, haben Ewigkeiten gedauert, ja, bis die ausgelesen waren, weil eben da diese Lesefehler vorhanden waren. Die Karte im Handy, die war nicht davon betroffen. Ja, offenbar war das eine bessere. Und ich habe mich schon mal schlau gemacht. Siehe da, mittlerweile gibt es auch Karten, die sogar auf der Verpackung ein Zertifikat haben, dass sie gegen Röntgenstrahlen resistent sind, also speziell abgeschirmt sind, ja, damit das nicht passiert. Also wer viel in Urlaub fliegt, der kann gleich mal die SD-Karte als Risiko hier mit einplanen, wenn er da so eine günstige hat. Ja. Wobei die Transcend, die mir kaputt gegangen ist, war gar nicht so günstig. Ja. Muss man auch dazu sagen. Ja, das Problem auch noch weiterhin bei der SD-Karte ist eben, dass dadurch Fehler auftreten können, die man so nicht merkt. Ja, also da muss man nie ein Problem haben mit irgendeinem Auslesen vom Bild oder sowas. Aber wenn zum Beispiel Apps, und das ist auch oftmals erforderlich, eben weil die Hersteller ja dummerweise immer so knauserig sind mit dem Speicher, ja, und wenn er dann Apps installiert, es ist ja nicht so, dass wenn ein Sektor von der SD-Karte kaputt ist, dass dann hier die ganzen Bilder weg sind oder so. Ja, zum Glück nicht. Ja. Aber es kann eben sein, dass das ein oder andere Programm dann eben auf Register nicht mehr richtig zugreifen kann und dann eben abstürzen. Das ist auch das, was eben hier bei Google gemeint wurde, deswegen, ja, dass es eben zu unsicher ist. Es können so viele Fehler passieren, ja, und wenn dann das entsprechende Programm und die App eben angesprochen wird, dann rauscht das Gerät mit wehenden Fahnen ab, ja, und dann hat man eben das Problem, ja. Und dann kriegt eben wieder der Hersteller des Gerätes die Schuld und man kann das kaum überprüfen, dass es die SD-Karte ist. Da müssen wir die SD-Karte rausnehmen, mit einer speziellen Software überprüfen. Ja, also das heißt mehrere hundertmal auslesen, ja, und dann eben überprüfen, ob die Auslesung jedes Mal korrekt war, mit einer Checksumme überprüfen. Und dann könnte man sehen, ob da eben fehlerhafte Sektoren vorhanden sind. Aber das nützt einem dann auch nicht viel. Das ist eben das Problem, dass die Normalverbraucher damit Schwierigkeiten haben. Und ich selbst bin ja eigentlich auch SD-Karten-Fan, weil ich gerne hier auch die Möglichkeit haben möchte, die Karte rauszunehmen, ein anderes Gerät reinzustecken oder an den Computer ein Backup zu machen, ohne über das Gerät zu gehen. Ja, das mache ich zwar normalerweise nie, aber ich möchte die Möglichkeit gerne haben. Von daher bin ich eigentlich ein SD-Karten-Befürworter. Aber nur deswegen muss ich ganz klar sagen, weil eben die Hersteller zu wenig Speicher verbauen. Ja. Und Backups, Leute, Backups, egal ob SD-Karte oder interner Speicher, auf jeden Fall machen. Das muss gemacht werden, und zwar am Computer oder eben für Bilder Cloud-Dienst. Ich weiß, nicht jeder will die Bilder in die Cloud laden, aber ich sag mal so, wer sein Android-Handy für Bilder benutzt, der braucht sich eigentlich über die Cloud keine Gedanken mehr zu machen. Tut mir leid, dass ich das so knallhart sage, weil Google hat sowieso Zugriff auf die Bilder auf dem Gerät. Also wenn da wirklich jetzt was abgezogen werden sollte an Daten, dann wäre das auch so möglich. Ja. zwar nochmal ein Tick mehr, ja, mit der Cloud, ist, gebe ich absolut recht, aber das ist ja eine private Cloud, das wird ja auch nicht veröffentlicht. Somit muss man also nur den Zugriff von den datenhungrigen Geheimdiensten oder so fürchten, ja. Und sag ich mal, da ist das Risiko oftmals überschaubar. Jedenfalls würde ich lieber ein Backup von der NSA anfordern können, als dass meine 2 Jahre Bilder weg wäre. Tut mir leid, aber so ist es. Ja, dann auch nochmal hier wegen der SD-Karte nochmal die Antwort von Matt Spike und vom bei der Nexus 7 2012 gab es auch eine Serie, wo ein bestimmter Speicher verbaut wird, der nach gewisser Zeit den Geist aufgegeben hat. CT hat vor kurzem mal USB-Sticks und SD-Karten getestet und festgestellt, dass einige gefälscht waren, ja. Und die sind übrigens, darf ich jetzt noch anfügen, die sind übrigens immer noch im Umlauf. Selbst Amazon kriegt das Problem mit den gefälschten SD-Karten nicht in den Griff. Das darf nochmal hier angemerkt sein. Google möchte auch keine Geräte mit SD-Karten, erinnere ich noch an das Update, wo es danach nicht mehr möglich war, Daten auf der SD-Karte zu speichern. Wenn der Speicher knapp wird, soll ja auch die Cloud genutzt werden. Genau. Ja. Das ist natürlich jetzt hier klar, die Sache, wo mich auch stört, das soll die Cloud genutzt werden. Ja, das ist ja das Problem, was eigentlich vorhanden ist. Ich habe zwar eben gesagt, man macht ein Update in die Cloud, für die Bilder ein Update in die Cloud, oder Backup in die Cloud, das ist wunderbar. Aber trotzdem, die Geräte sollten halt einfach mehr Speicher haben, dann muss man das nicht unbedingt machen. Aber wie gesagt, bevor man kein Backup macht, man hebt die Bilder nicht auf der SD-Karte auf. Dies ist kein Backup-Medium. Das ist kein Speicher, den man dauerhaft aufheben kann. Es ist viel, viel, viel, viel zu unsicher. Es sind schon so viele SD-Karten verreckt und USB-Sticks. Die kann ich gar nicht mehr zählen. Ja. Weil auch ein Flash-Speicher eben auch eine ziemlich stark eingeschränkt ist mit der Schreib-Lese-Vorgänge-Anzahl. Ja, also so oft kann man eine SD-Karte nicht beschreiben. Und dann sind sie hin. Gut. So, jetzt habe ich mal hier lang rumgemacht mit dem Thema. Noch ein neuer Messenger, oder zwei eigentlich, vom Alexander. Ich lese das jetzt nicht ganz vor, weil es sehr viel ist. Ich empfehle einfach mal, klickt da mal drauf auf diesen Link in den Shownotes Messenger, Pleep und Tox. Ja, das ist der Link dazu, weil es gibt zwei Messenger, die hier vielleicht noch interessant sind. Einmal Pleep, der verschlüsselt Ende zu Ende. Ja. Und vielleicht lese ich den Abschnitt mal vor. Weil man ja nie genug über Messenger reden kann, schreibt der Alexander hier eine Info über einen neuen Messenger, der vor kurzem gestartet ist. Pleep verschlüsselt Ende zu Ende und arbeitet dezentral in der Art, wie BitTorrent dezentral funktioniert. Man braucht gar keinen Server, sondern jeder Nutzer funktioniert als Knotenpunkt. Klingt erstmal gut, aber leider ist Pleep nicht Open Source und damit für mich schon wieder nutzlos. Ja, kann ich nur unterstreichen. Also natürlich Messenger ohne Open Source, nein, niente, geht nicht. Ganz einfach. Daraufhin bin ich auf die Open Source Alternative Tox gestoßen, die im Prinzip das Gleiche macht, aber derzeit noch in der Entwicklung ist. Ja, genau. Das finde ich dann wieder sehr, sehr interessant, aber ja, komme ich gleich nochmal dazu. Kommt noch hier am Schluss drauf. Ich habe es für 90 Minuten im Mobilfunknetz laufen gelassen und auch nur ohne eine einzige Nachricht zu schreiben oder zu empfangen hat Tox 5 Megabyte Traffic generiert. Wenn ich das mal hochrechne, komme ich damit auf ca. 800 Megabyte im Monat. Das ist mir zu viel. Ja, und natürlich auch, ganz klar, ich möchte nicht, dass mein Handy hier peer-to-peer quatscht, während die App läuft. Ich weiß, ich bin da ziemlich eigennützig, aber das geht nicht. Das Handy darf so viele Daten nicht schicken. Das geht ja nicht nur auf den Traffic, sondern es geht auch auf die Performance. Ja, wenn ich dann eben zum Beispiel von anderen Programmen Daten anfordere. 90 Minuten, 5 Megabyte, das geht gar nicht. Ja, es ist vollkommen unmöglich. Auch weniger Daten fand ich nicht gut. Ja. Deswegen ist ja auch der große Vorteil von Push-Messages, dass hier nicht ständig hier Daten übertragen werden müssen, sondern tatsächlich nur dann, wenn eine Nachricht ankommt sozusagen und der Server dann das rüber pusht aufs Handy. Ja, damit kann man viel Traffic sparen und auch entsprechend dann übrigens auch Akkuleistung. Denn wenn hier die App im Hintergrund immer Daten hin und her schaufelt, ja, also peer-to-peer-mäßig überträgt, ja, dann ist der Akku bald leer. Ne? Geht nicht. Also wie gesagt, da ist noch mehr Text drin, mehr interessante Sachen vom Alexander. Wer das möchte, kann das gerne mal durchlesen, ist zu empfehlen. Jetzt komme ich zur App der Woche am Schluss, denn es ist gleich wieder soweit, ja? One Tap Hero ist es diesmal geworden. Ein interessantes Spiel, das kommt aus China, glaube ich, ja, wenn ich das richtig weiß, von Coconut Island Studios. Jetzt muss ich mal gucken, ich muss hier etwas Falsches sagen und setze mich dann noch ins Fettnäpfchen. Wo kommt der Hersteller her? Steht es da irgendwo? Ba, ba, ba, ba, ba. Ja, genau, aus China, habe ich doch richtig gewusst, ja. Da ist nämlich eine meiner Meinung nach interessante Spielart eingebaut worden oder Art, das Ganze zu steuern. Ja, One Tap ist dabei bezeichnend und trotzdem ist es gar nicht so einfach, wie man das vielleicht jetzt erstmal anhört. Hat auch einen Preis gewonnen, das Independent Games Festival China ist oder ist zumindest mal Finalist geworden, ja. Und auch Selected Project 2011 von Game Connection, ja, dann hört man, dass es schon etwas älter ist, ja. Naja, zumindest mal vom Entwicklungsstudio her. Aber dennoch sehr, sehr schön weiterentwickelt das Ganze und deswegen auch App der Woche. Die Grafik ist allerliebst, finde ich sehr süß, wenn auch also abstrakt gehalten. Ich muss immer wieder lachen. Und es gibt sehr viele Levels. Vorsicht, auch In-App-Purchases sind da möglich. Also nicht einfach so willenlos klicken. Es ist lokalisiert, das Game. Also da dürfte nichts passieren. Und es gibt vieles, was man freispielen kann. Freispielbare Kostüme beispielsweise für die Charaktere, Frisuren. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das Spielprinzip ist sehr schön. Ihr habt also Menschen, müsst alle Sachen einsammeln, Coins einsammeln und Sterne. Ja, und das macht ihr immer nur mit einem Drücken auf das Display. Ja, der rennt von alleine los und entsprechend Moment drücken, dann springt er, länger drücken, springt er höher und so weiter und so weiter. Man muss auch genau planen, wie man denn die Figur laufen lässt. Ja, sonst kann das sein, dass man vielleicht auf einmal nur also zum Ziel kommt und tatsächlich den Level schafft, aber nur einen Stern abgeräumt hat. Wenn man also alle drei Sterne will, muss man dann vielleicht noch alternative Routen suchen und im genauen richtigen Moment eben drücken, damit der Charakter doch ein anderer Weg einschlägt, bevor er dann eben zum Ziel gelangt. Also es ist, wird ziemlich schnell auch wieder ziemlich knifflig, wo man auch überlegen muss, Mensch, wie muss ich das jetzt erstmal machen? Und dann muss man natürlich auch noch schaffen, hier das so zu timen, dass dann auch der Sprung funktioniert. Denn oftmals ist es so, einmal falsch gesprungen, ja, und dann muss man erstmal wieder Restart machen, weil das dann nicht mehr geht. Ja. Und bei den größeren Levels ist es dann schon ziemlich lustig. Und dann kurz vorm Ende einen Fehler macht und ja, fertig. Das war's denn. Einmal vertippt. Aber das ist wohl auch so ein, dieser Frustfaktor ist für viele auch wohl ein Anreiz, das immer wieder zu probieren, sehr schön. Die Meinungen im Play Store gehen da übrigens auch weit auseinander. Da gibt es Ein-Sterne-Bewertungen und 5-Sterne-Bewertungen. Insgesamt ist ein Durchschnitt von 3,4. Also die Nutzergemeinde ist da ziemlich gespalten. Ich persönlich würde hier eher 5 Sterne als ein Stern vergeben. Und weil man ja nicht nur 5 und 4 und 1 hat, kann man ja auch vielleicht mal 4 Sterne vergeben, ne? Glaube ich. Aber mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Ich habe immer das Gefühl, der einzige Kritikpunkt ist, ich habe das Gefühl, dass das Timing beim Drücken manchmal nicht ganz so stimmt. Ja, aber das mag auch sein, dass ich mich da erst gewöhnen muss an die Steuerung, klar. Aber lustig auf jeden Fall, ist 36 Megabyte groß für so ein Spiel, ziemlich heftig, aber wie gesagt, viele Levels und es läuft ab Version 2.3.3, hier, ich habe es getestet auf 4.2.2, läuft wunderbar, sehr schön. Wie gesagt, nochmal kurz Warnung, In-App-Purchases sind da verfügbar, da muss man also aufpassen. Jo, das war's dann wieder für heute vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Google Plus Uncast Community. Einfach oben Uncast eingeben bei Google Plus und schon findet ihr die Community. Dort könnt ihr das Ganze machen. Die ganzen Links und Informationen, diesmal ja besonders wichtig, findet ihr auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja. thenetcasts.com, sonst landet ihr irgendwo anders da. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!